1. Wer auf Jahwe vertraut, ist wie der Berg Zion, der unerschütterlich ist und ewig bestand hat. 2. So wie Berger Jerusalem umgeben, so umgibt Jahwe sein Volk von jetzten bis in all ewigkeit. 3. Denn die Herrschaft der Gottlosen wird nicht dauerhaft über den Gerechten bestehen bleiben, damit dies nicht versucht wer denn, selbst unrecht zu tun. 4. Jahwe, erweist den guten Götzen denen, die aufrichtig im Hasen sind. 5. Die Genigen Jedok, die von ihren Geraden wegen abweichen und sich krummen Faden zuwenden, soll Jahwe zusammen mit den Jubeltaten entfernen. Fried sei mit Israel.